Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Und wir reden über einen Traum, über einen alten Traum. Eine Maschine, die einfach alles kann, was man so braucht. Also so selbst herstellen kann. Okay, jetzt nicht vielleicht Frühstückseier oder Marmeladentoast. Das wäre dann vielleicht eher so Zauberei. Das geht nur bei Star Trek. Aber zumindest sowas wie ein Plastiklöffel oder mal ein Eierbecher oder eine spezielle Toast-Extrator-Zange, mit der ihr euch beim Toast rausholen nicht die Finger verbrennt. Dieses Profi-Frühstückszubehör, das könnt ihr euch einfach als Modelldatei runterladen und dann ausdrucken. Mit einem 3D-Drucker. Wie gut die 3D-Drucker funktionieren und wie ihr euch selbst so einen 3D-Drucker ausdruckt, das probieren wir heute aus in unserer Netzbastelstunde. Und dazu begrüße ich in unserer Berliner Bastelbude Bastelbuddy Moritz Metz. Grüß dich. Moin. Moin, moin. Hallo, Sebastian Sonntag. Guten Tag. Moritz, erstmal 3D-Drucker, wie der, die wir heute bauen, wie genau funktionieren die eigentlich? Also 3D-Druck ist meistens ein additives Fertigen. Also es ist kein Verfahren, wo man jetzt von einem bestehenden Objekt was wegnimmt, was wegschnitzt, wegfräst, sondern wo man Objekt aufbaut neu. Im Hobbysektor meistens über die Schmelzschichtung, da wird sogenanntes Plastik, also so Filament heißt das, erhitzt. Das sind so ein paar Millimeter dünner aufgerollter Kunststoffdraht. Und über eine Düse wird dann dieses geschmolzene Plastik Schicht für Schicht auf eine Platte aufgetragen, wie so eine hängende Heißklebepistole. Okay, das Prinzip kennen vielleicht mittlerweile auch schon ein paar Leute, weil so Hobby-3D-Drucker in den letzten Jahren da ja durchaus populärer und wahrscheinlich auch besser und auch günstiger geworden sind. Du hast vor 2,5 Jahren in Netzbastel-Ausgabe Nummer 5, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal einen gebaut. Warum jetzt ein neues 3D-Drucker-Projekt? Ich habe nochmal nachgerechnet, es sind sogar 3,5 Jahre her. Krass. Wow. Also ich war jetzt neulich auf der Maker Faire Berlin. Das ist eine dieser Bastlermessen, wo sich so lauter Tüftler treffen, und habe dann einen Typen kennengelernt, Chris. Sein Projekt dort vor Ort war, aus einen sehr modernen 3D-Drucker live dort aufzubauen. Und zwar einen Drucker mit selbst gedruckten 3D-Teilen. Und das hat mich dann spontan überzeugt, auch mal endlich einen gescheiten Drucker zu bauen. Das klingt ja schon ziemlich abgefahren, aber das heißt tatsächlich, der Drucker druckt sich selbst aus, ja? Genau, das ist die RapRap-Philosophie, die wurde 2005 an der Uni in England erfunden. RapRap steht für Replication Rapid Prototyper. Und da werden zentrale Bestandteile von einem 3D-Drucker eben mit Spenderdruckern ausgedruckt. Man braucht also einen Paten, einen Spenderdrucker. Das war bei mir eben Chris, der hat mir dann viel geholfen und hat mir einen ganz einfachen Drucker ausgeliehen zum Ausdrucken der Teile. Also vielen Dank nochmal an ihn. Und was für ein Drucker ist das jetzt genau, den wir da aufbauen? Der heißt Prusa i3 MK2. Jetzt weißt du Bescheid. Ja, alles der klar. Der hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und kommt vom Druck her fast an so Profi-Geräte ran. Und kommt auch aus dieser Rap-Rap-Familie. Geiles Wort, habe ich ja auf jeden Fall schon mal gelernt. Ja, genau. Das ist einer der bekanntesten Entwickler von dieser Rap-Rap-Community, ist Josef Prusa aus Prag. Das ist ein Top-Tüftler, der hat schon als 19-Jähriger so einen Rap-Rap-Drucker entwickelt, den Prusa Mendel. Und dann 2012 eben den Prusa i3-Drucker. Das ist ein sehr populäres Gerät. Davon gibt es heute noch etliche China-Nachbauten ab 150 Euro zu kaufen. Was wir aber nachbauen, das ist der nochmal verbesserte Prusa i3 MK2, also Modell 2. Der erschien erst vor einem Jahr, 2016. Den hat Josef Prusa, der heute auch erst 27 Jahre alt ist, nochmal sehr viel weiter optimiert. Okay, was hat er da so optimiert? Ja, dieser MK2, der kann größere Objekte drücken, also bis zu einem Würfel von 20x20x20 Zentimetern. Das ist dann schon einiges. Und dann ist er auch sehr viel genauer und sauberer. Das Heizbett wird über Induktionssensoren automatisch kalibriert und noch viel mehr kleine, nerdige Details. Alles klar, ich verstehe. Ich weiß, selber basteln macht natürlich viel mehr Spaß, aber kann man den auch einfach irgendwie fertig kaufen? Ja, sowohl als auch. Also der Herr Prusa, der veröffentlicht seine RapRap-Drucker eben als Open-Source-Projekt, wie alle RapRap-Drucker. Das heißt, die Plastikteile und die Bauanleitung, aber auch die Teilelisten und die Software, ist alles frei verfügbar, wenn man sich die Mühe machen will, das selber zu bauen. Aber Prusa hat auch noch eine ganze Farm von diesen Druckern selber aufgebaut natürlich, die dann wirklich 24/7 neue Druckerteile herstellen. Die stehen in so einem Raum und da wird richtig viel gedruckt. Und jeder von diesen Druckern kann täglich ungefähr alle 26 Plastikteile drucken, die es dann für einen neuen Drucker braucht. Das heißt, der schafft dann 365 Drucker mal 20 oder 100 oder sowas am Tag. Und solche Bausätze, wo alles drin ist, gibt es für 750 Euro und einen ganz fertig aufgebauten Drucker für 1000 Euro. Und ich habe jetzt für unseren ungefähr 450 Euro gezahlt für die Teile. Aber mit extrem viel Aufwand. Okay, das glaube ich dir aufs Wort. Du hast gesagt, 26 Plastikteile braucht es. Was machen die genau? Wofür sind die? Und was fehlt dann am Ende noch? Also die Plastikteile halten vor allem die ganzen Gestänge und anderen Teile des Druckers irgendwie zusammen. Die Zug Teile, die man dann noch braucht, die nennt man auch Vitamins. Also das sind dann Gewindestangen oder Präzisionswellen, ganz viele kleine M3-Schrauben und Muttern, Lineallager, der Rahmen. Vieles davon gibt es im Baumarkt, aber wirklich alles dann im Netz, sowie die ganze Elektronik, also Motoren, Lüfter, den Controller, Computer, Druckbett und das Hotend und so weiter. Also wer mich kontaktiert hierauf auf die Sendung, dem schicke ich gerne meine Teileliste mit den Bezugsquellen. Okay. Und die Anleitung, war das schwierig zu verstehen? Nee, es braucht weder viel Werkzeug noch wahnsinnig viele Kenntnisse, nur wirklich echt Geduld. Mhm. Und Prusa stellt echt hervorragende Zusammenbauanleitungen ins Netz und 3D-Druck ist auch echt mittlerweile eine viel größere Szene als noch vor 3,5 oder als vor 9 Jahren, als ich auch schon mal einen 3D-Drucker mitfinanziert habe. Mhm. Mit riesigen Foren, mit Facebook-Gruppen, mit Wikis, also da gibt es mehr, als man Zeit hat anzugucken. Da gibt es auch so YouTube-Promis wie Thomas Sannladerer aus München, der ist weltweit bekannt mit seinem YouTube-Kanal Toms 3D und der hat auch eine ganze Reihe dazu produziert, wie man den billigmöglichsten Prusa i3 MK2 Nachbau baut und so. Also ist riesig. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. In den großen Sommerferien hat unser Obernetzbastler Moritz traditionell immer so ein größeres Projekt am Start. Eine Drohne ist es mal gewesen oder Bierbrauen. Diesmal ist es ein 3D-Drucker, also ein ganz praktisches Werkzeug, um in Zukunft noch mehr spannende Projekte durchführen zu können. Denke ich mir mal. Moritz, das Zusammenbauen, das hast du jetzt schon geschafft. Der fertige Drucker, der steht quasi vor dir. Wir werden auch gleich Fotos hochladen auf deutschlandfunknova.de von dem Ding. Du hast mir schon eins geschickt. Auf Twitter sieht man auch schon mal eins. Das sieht ganz hübsch aus. Pink. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben. Ich sag erstmal, das Pink war gar nicht meine Wahl, aber es ist eigentlich ganz schick, ganz lustig. Der Chris, mein 3D-Drucker-Pate, der mir diesen Drucker geliehen hat, der hat mir dann auch noch so Pink mitgegeben, so eine Rolle von diesem pinken Filament. Deswegen ist es dann pink geworden. Ja, aber es ich hätte schön. Wahrscheinlich orange genommen, aber egal. Jetzt erstmal, um diesen Drucker zu beschreiben. Das ist so ein Kasten, so groß vielleicht wie eine Mineralwasserkiste. Mhm. Der hat einen senkrechten Rahmen aus schwarzem Aluminium. Der stellt dir vor einen Bilderrahmen, durch den du durchguckst. Mhm. Und dieser Rahmen steht unten auf einem Gestell aus Gewindestangen. Also sind Metallstangen mit Gewinde, so 50 Zentimeter lang oder so. Und die sind an ihren Ecken wieder verbunden mit diesen lilafarbenen Plastikteilen und mit Muttern. Mhm. So. Und im unteren Teil des Rahmens, durch den du durchguckst, liegt so eine horizontale Fläche. Das ist das Druckbett. Das ist ein bisschen größer als ein A4-Blatt. Mhm. Aber so, oder naja, wie der quadratische Teil von dem A4-Blatt, 20 mal 20 Zentimeter. Und das ist das Halsbett und das bewegt dann einen, kann einen Motor nach vorne und hinten bewegen über einen Zahnriemen. Mhm. Und diese Bewegung ist die Y-Achse. Okay, dann fehlen noch X- und Z-Achse, um auf die 3D, also die 3-Dimension zu kommen, ne? Genau, an den Seiten dieses schwarzen Bilderrahmens, da ist jeweils unten am Eck ein Motor mit senkrecht nach oben gehenden Spezialgewindestangen. Die gehen über die volle Höhe des Rahmens. Mhm. Und wenn sich diese Motoren drehen, dann fährt das, was zwischen den Motoren befestigt ist, rauf und runter, das ist die Z-Achse. Mhm. Und dann dazwischen gebaut, da ist dann wahrscheinlich die X-Achse, richtig? Genau, die X-Achse, das sind einfach zwei horizontale Stangen, an denen der Druckkopf eben nach rechts und links fährt, auch wieder Motor über einen Zahnriemen. Ich kann das mal so bewegen. Ah, okay. Jetzt ist der Drucker nicht angeschaltet, aber dann hört man das Ganze ein bisschen. X, Y, Z, alles dabei, für alle, die gerade nicht aufgepasst haben oder vielleicht damals in Mathe auch nicht so richtig. X, das ist rechts, links, Y ist vorne, hinten und Z ist rauf, runter, ne? Genau, ich merke es mir immer anhand von diesem senkrechten Strich im Y-Buchstaben, weil das dann die Y, aber es ist, jeder hat seine eigene Eselsbrücke. Ne? Das heißt auf jeden Fall, du hast jetzt das Gestell aus Stangen und Muttern aufgebaut, also mit Baumarktteilen zusammengehalten durch gedruckte Plastikteile aus einem anderen geliehenen Drucker. Was sind jetzt noch zentrale Elemente, sage ich mal, des Druckers? Also hinten rechts am Rahmen, da ist das Netzteil befestigt, weil der ganze Drucker braucht ja Strom. Mhm. Der läuft mit 24 Volt, das ist mehr als 12 Volt beim Original-Prusa-Drucker, weil damit das Heizbett schneller warm wird und die Motoren so ein bisschen runterlaufen. Vorne am Drucker ist dann in einem selbstgedruckten Kasten so ein kleines Display mit so einem Drehrad. Mhm. Da kann ich über den Drucker so steuern, Druckaufträge verwalten und so weiter. Dann das Controllerboard, also der zentrale Steuercomputer, das ist auch so ein Arduino, der ist hinten links an dem Drucker befestigt. Das ist so eine weiße Platine, so groß wie ein Smartphone mit sehr vielen Anschlüssen für eben die Motoren und die Ventilatoren und die Stromversorgung und so und die Kühlkörper. Dann steuert das Board eben die Motoren, verwaltet die Temperaturen und so weiter, und das über USB wird es wieder an den Rechner angeschlossen. Das ist ein riesiger Kabelsalat. Okay, kommen wir doch mal zu den Motoren. Ich erinnere mich noch dunkel an das Wort Steppermotoren. Die hast du mal benutzt bei der Ostereierbastelmaschine, diese Bemalmaschine mit dem Stift. Auch ein großartiges Gerät. Die Netzbastelfolge passend dazu, die findet ihr noch als Podcast im Netz. Und ja, die nächsten Ostern, die kommen bestimmt. Sind das jetzt wieder so ähnliche Motoren wie die du damals verwendet hast? Genau, das sind Schrittmotoren. Ich habe jetzt mal den Drucker angemacht und lass sie mal drehen. Hörst du da was? Ja, genau. Klar. Den kann ich genau sagen, dreh dich um 120 Schritte im Uhrzeigersinn und dann macht er das. Also, und dann klingt das so und dann bewegt sich dieser Motor genau und das ist alles sehr präzise, weil so eine Umdrehung von einem einmal außenrum an der Achse besteht aus 3200 Schritten, bis zu 3200 Schritten. Wow. Und für die Z-Achse sind es zwei Motoren und für XY jeweils einer. Und dann gibt es noch einen fünften Motor, das ist der Extruder-Motor. Der schiebt diese Plastikwurst, das Filament, durch das sogenannte Hot-End. Das Hot-End, das ist dann vermutlich heiß. Also ist vermutlich dann auch der Punkt da, wo ausgedruckt wird. Genau. Ne? Genau, das ist so ein Fertigteil aus Aluminium, nichts ausgedruckt, sondern eben aus fertig bestellt. Das ist mit so einem Heizelement und einem Temperatursensor. Da wird dann diese Wurst erstmal genau auf den Punkt erhitzt und dann wird es durch das Nozzle gedrückt. Das ist so eine Düse mit so einem Miniloch von 0,4 Millimetern. Das Nozzle, das ist auch ein sehr schönes Wort, das nehme ich auch mit auf jeden Fall. Okay, ja. Ich glaube, man bekommt langsam so eine Idee davon, wie das Ding aussieht und auch vor allen Dingen eine Idee davon, wie aufwendig so ein System dann doch ist. Also wie lange hat das gedauert, den Drucker jetzt so weit aufzubauen? Also es waren ja Sommerferien zwischendrin. Ne? Wir hatten jetzt ein paar Wochen, Monate kein richtiges Netzbasteln. Es war viel Arbeit. Es waren echt viele Stunden des Recherchierens und Bestellens, dann so einige Nachmittage und auch Nächte des Bastelns. Vieles habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht. Der hat sich da genauso dran beteiligt. Vielen Dank an ihn auch. Und das hat uns beiden großen Spaß gemacht. Und wegen der ganzen guten Anleitung war es meistens so wie Lego bauen. Nur muss man halt hier präziser sein. Das Einzige, wo wir echt viel anpassen mussten, war dann dieses Controllerboard, weil diese originale Prusa für Firmware, also das Programm, was diesen Steuercomputer steuert, dafür nicht ganz angepasst ist. Und am Ende lief es aber. Und falls jemand unseren Code für das GT2560A+ haben will, den gibt es bei GitHub. Weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. GT2560A+, merke ich mir. Nein, aber ich muss ja nun wirklich jetzt auch nicht alles verstehen. Nee, das ist wirklich egal. Lass uns noch ein bisschen über das Plastik reden, dass dieser Drucker dann am Ende ausspucken soll. Ich habe eben schon gelernt, Filament, ne, das, so heißt diese ja. Wurst, diese kleine Rolle mit Plastik. Wie kriegt man das überhaupt? Das kann man einfach bestellen. Da gibt es unterschiedlichste Shops und Orte, wo man das bekommt. So ab 20 Euro pro Rolle. Vor allem gibt es da zwei Klassiker, ABS und PLA. Ich habe jetzt hier gerade so eine grüne Rolle ABS in der Hand. ABS, und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Acrylnitril, Butatiden, Styrol, Copolymer. Okay. Copolymer, ja genau. Das wird in der Industrie, dieses ABS zum Beispiel, viel für Autos eingesetzt, für irgendwelche Autositzverkleidungen oder so. Aber auch für Gerätegehäuse oder sogar Legosteine sind aus ABS. Das ist sehr stabil, hat aber auch ein paar Nachteile. Für einen 3D-Druck, das tendiert dazu, dass es sich leicht verbiegt. Das ist dann das berüchtigte Warping. Und es stinkt dann beim Drucken auch ziemlich ungesund nach verschmortem Plastik bei ABS. Okay, du hast gesagt, es gibt zwei Klassiker im Prinzip, die eingesetzt werden. Wer ist der zweite? Das zweite ist und auch das beste Einsteigerfilament ist PLA, Polylactic Acid kann man das nennen. Das ist aus vielen chemisch aneinander gebundenen Milchsäuremolekülen aufgebaut, habe ich gelernt. Das ist biokompatibel, also kompostierbar und auch meistens lebensmittelecht. Ach, geil. Es wird in der Industrie für Folien und Verpackungen eingesetzt. Man könnte sogar Implantate damit bauen, die dann wiederum sich irgendwann auflösen. Das wird relativ früh weich, also schon bei so 50, 60 Grad kann es sich verformen. Dafür kann man es aber auch schön mischen mit anderen Sachen. Also es gibt zum Beispiel so PLA-Holzfilament. Das hat dann bis zu 40% Olivenholzanteil oder Kokosnuss. Und es gibt sogar PLA mit Kaffeegeruch. Und dann gibt es noch etliche andere Filamente, die ich noch nicht ausprobiert habe. Nylon, PETG oder sogar Filament mit Metallanteil. Ja, da gibt es noch einiges auszuprobieren. Okay, dann würde ich vorschlagen, leg doch einfach schon mal das PLA bereit, mit oder ohne Kokosgeruch. Das kannst du dir dann überlegen. Oder Kaffee. Wir wollen nämlich auf jeden Fall gleich mal irgendwas selber ausdrucken. Ne? Selber einen Drucker bauen und benutzen. Das ist unser Plan heute in unserer dreidimensionalen Selbermachstunde. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Und der Prusa i3 MK2 Klon, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Es ist eigentlich ein 1000 Euro 3D-Drucker, den Moritz für weniger als die Hälfte des Preises nachgebaut hat. Und der soll jetzt seine Arbeit aufnehmen, ne? Genau, das Aufbauen hat auch echt lange genug gedauert, würde ich sagen. Du weißt, dass am besten, was druckt man jetzt so normalerweise als erstes, wenn der Drucker fertig ist, gibt es da ein Ritual? Also der Klassiker ist anscheinend ein Schnapsglas, mit dem man dann auf den gelungenen Druck anstößt. Naja, du kennst ja die alte Regel, ne? Kein Schnaps vor 11. Was hast du denn schon ausgedruckt so zum Testen? Also vor allem so Testobjekte zum Kalibrieren. Irgendwo habe ich hier so einen Würfel mit 2,5 Zentimetern Kantenlänge. Die muss überall gleich sein. Das sind halt so Testobjekte. Mhm. Aber was ich auch habe zum Testen statt dem Schnaps, ist ein Josef Pruser Flaschenöffner. Also so ein Flaschenöffner ein bisschen in der Form seines Gesichts. Und damit versuche ich jetzt eine Flasche Malzbier aufzumachen. Moment. Mhm. Oh Mann. Ja, aha. Hat geklappt. Hat geklappt. Kurze Anlaufschwierigkeiten, aber funktioniert. Prost. So. Cheers. Ich habe aber auch noch zwei unterschiedliche Pfeifen ausgedruckt. Willst du mal hören? Auf jeden Fall. Pfeifen? Okay, ich nehme die kleinere. Wie so eine Trillerpfeife ohne Trillerkugel drin. Moment. Okay. War laut? War durchaus laut. Funktioniert, ja. Und was ist so? Ja. Als nächstes jetzt hier Blockflöte oder was? Ja, ginge. Gibt's Modelle dafür. Aber es haben sich sogar Leute schon eine Trompete gedruckt. Klingt aber angeblich scheiße. Geile Idee. Was ich noch Praktisches gedruckt habe, ist eine Ventilkappe für mein Fahrrad. Die fehlt da nämlich. Vorne und hinten. Das klingt doch wie ein überschaubares Projekt. Lass uns doch mal jetzt so eine Fahrradventilkappe drucken. Die ist nicht so fürchterlich groß. Das geht wahrscheinlich auch einigermaßen schnell. Was musst du da jetzt machen, wenn du das jetzt Ganze vorbereiten willst? Also Ausgangspunkt ist meistens eine Datei, eine STL-Datei, das ist das reine 3D-Modell. Mhm. Und dann kommt zuerst, diese lädt man eben in ein Programm, in das Slicing-Programm. Slicing heißt steht für in Scheiben zerschneiden. Aha. Da berechnet eine Software eben diese Schichten und Bahnen, die mein Drucker abfahren muss. Und da muss ich aber auch noch einstellen, welches Material, also ABS oder PLA, mit welcher Temperatur, was für eine Schichthöhe, was für eine Fülldichte. Und PLA mit 215 oder besser 220 Grad, das ist eine riesige Wissenschaft. Und dieses Slicing-Programm erzeugt dann jedenfalls den sogenannten G-Code. Mhm. Das sind dann die Steueranweisungen, was der Drucker wirklich machen soll. Also aufheizen, vor- und runterfahren, Filament ausspucken und so weiter. Mhm. Und diese Anweisungen kann ich eben auf die Speicherkarte legen oder ich lade sie über USB oder Wi-Fi auf den Drucker drauf. Und genau das machst du jetzt, oder wie? Genau. Also die Ventilkappe ist schon in den Drucker geladen. Ich habe die auf einer SD-Karte gespeichert. Und jetzt drücke ich hier mal auf Print from SD-Card und dann muss ich das hier aussuchen. Im Ordner PLA, Presta Cap heißt die, genau. Und so, jetzt muss er sich erstmal aufheizen. Ich habe ihn vorhin schon ein bisschen vorheizen lassen. Ah ja, jetzt geht schon los. Macht oder da schon was? Aha. Na, er fährt jetzt hier über das Bett drüber an 9 verschiedene Testpunkte, um die Höhe zu kalibrieren und um sich sozusagen selber zu verorten. Er hat so einen Induktionssensor, da wo er dann sozusagen spüren kann, wo das Bett da an welcher Stelle ist. Das heißt, der taucht dann da immer so kurz runter, macht das. Genau. Er organisiert sich selber. Er lernt sich selber kennen quasi, ja? Genau, er vermisst es nochmal. Und jetzt spuckt er testweise so ein bisschen Filament aus, so eine Wurst, dass diese Düse erstmal sauber wird. Mhm. Und das hat auch geklappt. Und jetzt macht er so einen Kreis außenrum, wo gleich jetzt diese Sache hinkommen soll. Aha. Auch 3, okay. mit 3D-Masse oder was? Ja, mit diesem Filament schon mal. Ah, genau. Ja. Da liegt er so außen rum und jetzt fängt er an, das da hinzulegen. Mhm. Und jetzt läuft aber dann doch ein bisschen was schief, leider. Aha. Mal gucken. Das Problem ist nämlich immer die Haftung. Also das, was man dann da ausdruckt, muss wirklich gut haften. Und dafür muss man vorher mit so Isopropanol oder mit irgendwelchem Sprühalkohol das Heißbett gereinigt haben. Und es muss die richtige Temperatur haben. Und das klappt jetzt gerade noch nicht so richtig. Nee, das Ding rutscht so ein bisschen mit, glaube ich. Mhm. Ich breche das jetzt mal ab. Weil ich sehe gerade, der hat nur 54 Grad und der soll eigentlich ein bisschen mehr haben, dieses Heizbett. Und dann macht das keinen Sinn. Naja, und so ist es leider öfters. Man muss kalibrieren und probieren und gucken und überlegen und so weiter. Also das ist schon eine Bastelaufgabe, höre ich daraus. Ne? Ja, auf jeden Fall immer wieder. Dann lass uns doch jetzt mal, während der Drucker vielleicht noch ein bisschen heißer wird, mal damit beschäftigen, wo kriegt man denn eigentlich diese ganzen Sachen, die man ausdrucken kann? Also wo findest du diese Modelle quasi? Also die Modelle, die meisten, gibt es auf einer Seite, die heißt Thingiverse.com. Das ist eine riesige Datenbank. Was gibt's denn da jetzt alles zum Beispiel? Und alles. Also da gibt es zum Beispiel Instrumente wie Blockflöten, Werkzeugerweiterungen, Fidget Spinner, Handyhüllen für jedes Modell, 3D-Modelle vom Eiffelturm oder von der Berliner Mauer für Playmobil-Figuren. Ich mag aber lieber praktische Sachen, also keinen Tant, der verstaubt. Hörst du mich noch? Ja, ich bin da. Also sowas wie Spezialwerkzeuge, Roboterarme, Staubsaugeradapter oder irgendwas, was so bestehende Produkte ergänzt. Ja, okay. Also was wie ein Adapter von Brio-Spielzeugeisenbahn auf Lego-Duplo-Steine. Also das hat man sich doch früher immer gewünscht. Oh Gott, echt sowas gibt's. Ja. Ja, genau, klar, kann man sich erst runterladen und dann ausdrucken. Ganz toll ist in der Wissenschaftskategorie so eine Sonnenuhr, die kommt ganz ohne Elektronik aus, die ist echt faszinierend. Die projiziert bei Sonnenschein natürlich eine digitale Anzeige der aktuellen Uhrzeit, also alle 20 Minuten neu, 12.20 Uhr, 12.40 Uhr, 13 Uhr. Das klingt ganz und das geil. Das muss nur richtig gut ausgerichtet sein und dann macht die das so richtig, ne? Das klingt alles schon ganz geil und wenn ich davon jetzt irgendwie was drucken will, ganz ohne basteln, und nicht so vielleicht so ganz talentiert bin, ja. Was mache ich, wenn ich mir einen 3D-Drucker kaufen will? Was für einen besorge ich mir? Also da gibt es ganz unterschiedliche Geräte, kommt aufs Budget an. Ab 200, 300 Euro kriegst du echt einfache Teile, die auch schon einigermaßen was können. Das sind dann Klone von diesem Prusa i3, dem ersten aber, der schon ein paar Jahre alt ist. An dem will man aber halt dann ein paar Sachen noch verbessern. Vielleicht ist eine ganz gute Idee, bei Kleinanzeigen irgendwo zu gucken. Mhm. Dann kriegt man vielleicht gleich Hilfe von jemandem, der sich mit einem 3D-Drucker auskennt und sich ein neueres Modell gekauft hat. Und der hilft einem dann beim Aufbauen. Und vielleicht ganz gut. Wenn ich jetzt irgendwie ein paar von diesen coolen Objekten haben will, die du eben aufgezählt hast, aber keinen Bock habe, mir entweder einen Drucker zu kaufen oder zu basteln? Dann gibt es auf Thingiverse zu jedem Objekt auch so einen Knopf drucken lassen und dann finden sich Dienstleister, gibt es auch in Deutschland viele, die eben 3D-Drucker haben, sind zum Teil Privatpersonen und die einem das dann ausdrucken und zuschicken für wenig Geld. Das ist echt angenehm und unkompliziert, habe ich auch schon gemacht mal. Wir lassen den 3D-Drucker jetzt da, wo er ist, oder was macht er gerade? Hat er sich jetzt schlafen gelegt? Ja, ich versuche ihn gerade nochmal vorzuheizen, aber reden und drucken und so weiter ist ein bisschen kompliziert. Dann bleiben wir doch erstmal noch kurz bei, nochmal probieren. Bleiben wir doch erstmal noch kurz bei reden. Vielleicht kannst du so ein bisschen Fazit ziehen, weil du hast ja eben schon gesagt, es war ein sehr aufwendiges Projekt. Was hast du jetzt alles so gelernt beim 3D-Drucker bauen? Ich hatte das Gefühl, eine ganze Menge aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Ne? Genau, es war eigentlich ein viel zu großes Netzbastelprojekt. Ich bin noch mittendrin im Lernprozess. Man muss, glaube ich, echt alle Fehler gemacht und ausgemetzt haben. Das ist ein langer Weg. Fallstricke sind, wenn er schlecht kalibriert ist, wenn er irgendwo anstößt, wenn er zum Beispiel dann die Temperatur von dem Heizbett nicht stimmt und das Ganze dann nicht richtig, das Plastik nicht richtig fließt oder dieses Warping oder eben, wenn man die Fläche nicht richtig gereinigt hat, das mache ich jetzt hier mal schnell so mit der Sprühflasche, mit dem Alkohol, aber da hängt jetzt noch was dran, naja. Also wie gesagt, ich kann sagen, dass ich schon echt ziemlich oft frustriert war auch von diesem Ding, noch geht jeder zweite Testdruck irgendwie schief, zwischendrin gibt es dann auch immer wieder Sachen, die klappen, aber es ist echt noch mehr Erfahrung und irgendwie Feintuning nötig. Okay, da bin ich mir sicher, da wirst du dranbleiben, aber wenn er dann mal alles treu druckt, was du willst, was willst du dann ausdrucken und vielleicht möglicherweise noch besser machen? Hast du da Ideen? Jetzt war ich gerade wieder beim Drucker, schau mal, jetzt scheint es zu klappen mit dem Drucken. Aha, jetzt legt er wieder diese Wurst hin. Wenn er das dann mal ganz zuverlässig macht, dann würde ich, glaube ich, ganz gerne noch mehr Materialien ausprobieren und größere Projekte drucken. Mhm. Das große Ziel ist, mein Gehirn auszudrucken. Was? Das habe ich nämlich als 3D-Daten von so einer MRT untersuchen. Die kann ich mir dann aufs Klavier stellen oder als Lampe oder so. Also, wäre ein bisschen krass, aber würde theoretisch gehen, haben Leute schon gemacht. Genau. Und dann würde ich im Winter gerne mal so einen 3D-Scanner bauen, also dann, wo man Sachen einscannen und dann duplizieren kann, geht mit dem Smartphone. Mhm. Und dann eben lernen, selber Sachen zu zeichnen und zu konstruieren. Das ist ganz eine Denkweise, glaube ich, wenn man da wirklich dann in der Lage ist, was zu zeichnen. Mhm. Und die Freude ist dann einfach echt wahnsinnig groß, wenn dann aus so einer Zeichnung, aus so was Digitalem plötzlich ein echtes Objekt wird. Das ist total verrückt. So wie jetzt hier diese Ventilklappe, ich glaube, Kappe, die klappt jetzt hier. Ja, jetzt bei wenn du liegen, willst, ja? Schicke ich dir eine. Das ist doch ein Deal, auf jeden Fall. Ich habe für vorne bitte Rennradventil, da ist mir tatsächlich jetzt eine verloren gegangen. Okay, kriegst du. Wer sonst auch noch eine will, soll sich mal melden. Vielleicht habe ich noch eine übrig. Zum Beispiel beim Twitter-Account Netzbasteln, da findet ihr uns. Oder mail@deutschlandfunknova.de ist auch eine Möglichkeit. Genau. Vielen lieben Dank, Moritz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder gerne. Beim Netzbasteln. Viel Spaß beim Drucken zwischendurch und beim Probieren und Tüfteln und so weiter und so fort. Und wir stellen euch gleich auch noch Bilder und Links bei uns ins Netz auf deutschlandfunknova.de. Und da findet ihr natürlich auch alle alten Netzbastel-Ausgaben zum nochmal anhören. Jetzt lassen wir dich mal alleine mit dem Drucker, lieber Moritz. Hab einen schönen Sonntag, bis bald. Bis bald, Sebastian. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.